Egal ob in Heidenau, in Schneeberg, in Freital, Tröglitz und jetzt auch die mutmaßliche Brandstiftung in Nauen. Der Protest gegen Asylbewerber und schon gegen die geplanten Unterkünfte für Flüchtlinge gibt sich oft harmlose Namen. Besorgte Bürger nennen sich diejenigen gerne, die dann Parolen rufen und manchmal auch Feuer legen. Der Leipziger Soziologe Johannes Kies hat gestern allerdings hier im Deutschlandradio Kultur nochmal klargestellt, Menschen, die rechtsextremes Gedankengut vertreten, sind natürlich Rechtsextreme, auch wenn sie selber sagen, sie seien nur besorgte Bürger. Und das sagt er schon sehr lange, das hat er schon zu Pegida-Zeiten gesagt und auch viele Extremismusforscher sagen das. Trotzdem, manch ein Politiker hat lieber lange Zeit von Sorgen gesprochen, die man ernst nehmen müsse. Solange bis jetzt tatsächlich die ersten geplanten Flüchtlingsheime brannten. Ja, jetzt sind sich alle sehr einig. Egal ob Bundeskanzlerin Merkel, ob Vizekanzler Gabriel, ob Bundespräsident Gauck, wobei der schon seit ein paar Wochen deutlicher spricht. Einige haben lang gebraucht, bis sie klare Worte gefunden haben. Jetzt aber sind die klaren Worte da. Die Krawalle und Überfälle der letzten Tage seien beschämend und eine Schande für Deutschland. Oder mit den Worten von Sigmar Gabriel, dagegen müssen wir mit aller Härte des Rechtsstaates vorgehen. Die Härte des Rechtsstaates, das umzusetzen, dafür sind Staatsanwaltschaften und Gerichte zuständig. Zuerst einmal aber ja eigentlich die Polizei. Mhm. Und deshalb sprechen wir jetzt mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek. Einen schönen guten Tag, Herr Radek. Schönen guten Tag. Breiten sich Rassismus und Gewaltbereitschaft aus, weil der Staat und eben auch die Polizei zu lasch sind? Also an den Eingriffsstrategien der Polizei kann es nicht liegen. Wir haben als Polizei schon immer eine Nulltoleranzgrenze gezogen gegenüber Rechtsextremismus. Wir sind auf der anderen Seite aber auch der Deeskalation verantwortlich. Aber wir nehmen schon wahr, dass im Schutze der Versammlungsfreiheit offensichtlich der ein oder andere hier seine Gewaltfantasien auslebt. Und das nicht erst seit dem letzten Wochenende, das beklagen wir schon seit geraumer Zeit. Es war aber am letzten Wochenende deutlich zu beobachten. Zwei Nächte in Folge, also ein randalierender, brutaler Mob. Ist die Polizei denn nicht gerüstet, nicht ausgebildet für solche Angriffe? Wir sind sehr professionell ausgebildet, aber wir müssen uns genau die Situation der sächsischen Polizei anschauen. Dort finden diese Auseinandersetzungen statt, in einer Zeit, wo die Polizei in Sachsen in den letzten Jahren 2200 Stellen abgebaut hat. Und ich als Insider, wenn ich die Fernsehbilder von Freitagabend sehe, das sind keine Bereitschaftspolizeieinheiten gewesen, die man normalerweise für solche Einsätze vorhält, als Reserve hat. Das sind Einsatzkräfte gewesen, die mit Streifenwagen herangeführt wurden und die quasi in diese brenzlige Situation hineingeschmissen wurden, ohne dass sie dafür die ausreichende Ausstattung haben, ohne dass sie dafür das Training dafür hatten. Und das ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass hier die Polizei reformiert wurde und die Einsatzfähigkeit der Polizei heruntergefahren wurde. Das heißt, es fehlt einfach genug ausgebildetes Personal. In der Tat. In Sachsen wurde ja nicht nur bei der Landespolizei Personal eingespart, auch die Bundespolizei hat im gleichen Zeitraum 750 Stellen gestrichen. Und das schafft natürlich auch eine Personalsituation, die dann, wenn es um Brennpunktbekämpfung geht, kaum noch ausreicht, um diese Brennpunkte mit Einsatzreserven zu beseitigen. Das sind also Sparmaßnahmen, die wurden durchgeführt von Politikern, die Ihnen jetzt sagen, die Polizei solle doch mal mehr rechtsstaatliche Härte durchsetzen. Was antworten Sie denn da? Ich hätte mir die Härte dieser Politiker gewünscht, wenn es um die Personalhaushalte gegangen wäre, dass sie da widerstanden hätten, die Stellen zu kürzen. Wir haben in den letzten 10 Jahren 16.000 Stellen bundesweit gestrichen bekommen. Das ist die Personalstärke der Stadt Berlin. Stellen Sie sich mal Berlin ohne Polizei vor. Das haben die Parlamente zu verantworten. Das hat keine Gewerkschafter und kein Personalrat zu verantworten. Wenn nun Sie sagen, da fehlt schlicht und ergreifend das Personal, dann klingt da ja raus, wir Polizisten, wir würden das ja tun, wenn wir nur mehr wären und mehr könnten trotzdem. Wenn ich jetzt nochmal nach Heidenau schaue, da sind also hunderte randalierende, prügelnde Rechtsradikale, aber kaum jemand wird verhaftet. Legen Sie wirklich für jeden einzelnen Polizisten da die Hand ins Feuer, der will wirklich mit dem Rechtsstaat hier diese Rechtsradikalen bekämpfen? Wir müssen die Lage vom Wochenende genau betrachten. Wir haben am Freitag eine Situation gehabt, da hat sich ein Mob verabredet, ganz offensichtlich verabredet, denn ich gehe freitagsabends nicht mit Feuerwerkskörpern spazieren durch mein Dorf, die also von vornherein eine Absicht hatten, dass die Versammlungsfreiheit zu unterlaufen. Und die Situation am Sonntagabend war schon eine ganz andere. Da waren nämlich Bereitschaftspolizeieinheiten dort. Also es gibt kein Fraternisieren der Polizei mit diesen Elementen, sondern es gibt die volle Hingabe zum Beruf. die dazu sorgt, dass wir Staatsversagen verhindern. Das ist ganz eindeutig, dafür sprechen auch die 31 verletzten Polizistinnen und Polizisten. Und dass so wenig Menschen verhaftet werden, das macht Sie nicht stutzig? Das macht mich stutzig, das führe ich darauf zurück, dass wir in dem ersten Zugriff eben auch Einheiten dort hatten, die in diesen Lagen eben nicht eingespielt sind, die eben nicht die Dokumentation, die lückenlose Dokumentation, die die Bereitschaftspolizei kann, die lückenlose Dokumentation vom Stein aufheben bis zum Stein werfen und jemanden verletzen. Das ist die Rechtsstaatlichkeit, die Polizei auch kann, wenn sie das Personal vor Ort hat, wenn sie die richtigen Kräfte vor Ort hat. Nun haben Sie eben gesagt, wir haben nicht genügend Personal. Man muss leider Gottes damit rechnen, dass sich solche Situationen wie in Heidenau aber möglicherweise regelmäßig wiederholen. Wie reagiert man jetzt aktuell darauf? Wir brauchen ja sozusagen aktuell eine Reaktion. Also ich denke, ein Ansatz ist, dass dort, wo mit einer Gefährdungsanalyse, mit einer Gefahrenprognose festgestellt wird, dass ein Flüchtlingsheim zu einem Brennpunkt wird, dass man dort also mit Demonstrationsverboten seitens der Versammlungsbehörde, es ist auch wieder kein polizeiliches Thema, aber es ist ein Thema der Versammlungsbehörde, hier eindeutig auch ein Verbot von Versammlungen ausspricht. Ich bin gegen eine pauschale flächendeckende Bannmeile, aber da, wo wir Erkenntnisse haben, dass sich hier ein Gewaltpotenzial ausbildet, dass es hier vor Flüchtlingsheimen zu Demonstrationen mit Gewalt kommen kann, dass hier also das Recht uns helfen kann und wir würden das Recht auch durchsetzen können. Das heißt, wir brauchen Gesetzesänderungen? Nein, wir brauchten hier in dieser Falle Versammlungsbehörden, die auch sagen, so wie es jetzt in Sachsen nach diesen Vorkommnissen in Heidenau passiert ist, dass wir hier also an diesem Flüchtlingsheim eine Sperrzone haben und diese Sperrzone könnte man dann auch durchsetzen. Ich sage nochmal, Polizei, da liegt es nicht an dem Wollen, es liegt an dem Können und wenn wir hier die Verbindung haben, eine Versammlungsbehörde gibt uns die Möglichkeiten, so etwas auszusprechen, dann würden wir es durchsetzen können. Wir brauchen da keine Rechtsänderung, das Recht ist schon da. Das Recht ist da, weil es eine Rechtsänderung auch vor wenigen Wochen schon gab, vor gut 2 Wochen. Seither gibt es in Deutschland ein Gesetz gegen sogenannte Hasskriminalität, also Kriminalität und Straftaten gezielt gegen Gruppen, zum Beispiel Flüchtlinge. Hilft Ihnen das Gesetz? Das hilft uns. Das ist ein Signal der Gesellschaft. Wir wollen nicht, dass die Menschenwürde nur von Deutschen geachtet wird. Wir wollen die Menschenwürde von allen geachtet wissen. Das ist ganz elementar. Und die Hasskriminalität, die vor einem Monat im Strafgesetzbuch neu definiert worden ist, die gibt uns auch die Möglichkeit, obwohl die Ermittlungsbehörden da natürlich die Gesinnung, die der Tat hinterliegt, natürlich erforschen müssen. Aber es gibt uns die Möglichkeiten, genau zu sagen, hier muss ein anderes Strafmaß gelten als bei einer normalen Körperverletzung, wenn hier jemand aus ethnischen Gründen die körperliche Unversehrtheit gefährdet ist. Sagt Jörg Radek, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Dankeschön.